Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Die Woche 5, 2014 ist heute angesagt, aber sicher. Ja, ganz genau, denn was gibt's heute? Ja, erstmal Super Bowl. Ja. Da haben alle auch sicher geglaubt, ja, also, dass das ein ganz hartes, enges Spiel wird. Also ihr wisst ja, ich gucke immer in Super Bowl, ja, und finde normalerweise auch recht spannend, ja, aber diesmal... Also mir sind wirklich die Füße eingeschlafen. Ich konnte mich kaum wach halten. Ja. Das war so langweilig, das Spiel. Da hätte ich können schreien. Und dann war ist natürlich so, dass hier die Werbung auch nicht angezeigt, gezeigt wird bei uns. Ja. Und das ist noch, das wäre noch das Spannendste gewesen. Ne. Überhaupt ist die Super Bowl Werbung immer der Hammer. Da komme ich später nochmal darauf zurück. Ja, aber was ist passiert? Ja, sicher dachten alle, das wird ein super hartes, knappes Spiel, denn die Denver Broncos trafen auf die Seattle Seahawks. Denver Broncos haben ja in der Saison und in den Playoffs also eine fantastische Leistung gezeigt. Ja, sehr gut, Peyton Manning, also einer der besten Quarterbacks der Saison in der Liga, auf jeden Fall, wenn nicht der beste Quarterback, also so eine Performance, das hat man noch nicht gesehen, unglaublich. Ja. Peyton Manning hat ja eine unglaubliche Routine und ist mit seinem Alter auch, ich glaube 37 ist er, auch schon sehr, sehr erfahren, ja, aber nichtsdestotrotz schnell und sehr, sehr, wie soll ich denn sagen, klassisch. Ja, klassisch, in dem Sinne, dass er ist ein Quarterback, ja, und ein Quarterback, der rennt nicht einfach so, ja, wie so ein Tim Tebow, der ständig wie so ein Meerschweinchen da über den Platz rennt, ja, oder den Anschein macht hier wie zum Beispiel der Quarterback von den Seattle Seahawks, ja, dass er als mal so, ja, eigentlich doch lieber auf dem Posten vom Running Back wäre als auf dem Quarterback-Posten. Ne? Also ein richtig klassischer Quarterback. Ja? Der Quarterback, der dirigiert das Spiel, der bleibt dort stehen und so macht er das Spiel. Und so hat er auch die ganzen Spiele gemacht. Und dann jetzt am Sonntag katastrophal. Der erste Spielzug, ja, führte sofort zu einem Safety. Das ist eine Demütigung für die Offense. Und so ging das im ganzen Spiel dann weiter, ja. Also das kann man kaum beschreiben. Das führte dazu, dass es dann in der Halbzeit 22-0 gestanden hat für die Seahawks. Und dann gab es den Kickoff in der zweiten Hälfte oder im dritten Viertel, ja, und der Return, ja, von den Seattle Seahawks führte zum Touchdown. Ich habe gerade ein Posting geschrieben auf in meinem Microblog und ich wollte es gerade abschicken, auf einmal Touchdown, Return Touchdown. So, das gibt's doch nicht. Ich habe schnell nochmal das Posting, noch einen Satz dazu geschrieben, ja, dass während ich geschrieben habe, gerade wieder ein Touchdown für die Seahawks gefallen ist. Unfassbar. Unfassbar. Ja, und so ging das dann weiter. Einfach nur Langeweile. Die Broncos wurden zerstört, vernichtet. Kann man wirklich so sagen. Das Endergebnis, ehrlich gesagt, das ist schon vollkommen interessant. Also es war jedenfalls von gut und böse. Also sowas hat es im Super Bowl noch nie gegeben. Schade eigentlich für die Seahawks. Weil alle haben eben ein interessantes, spannendes Spiel erwartet mit einem glanzvollen Sieger. Ja, stattdessen gab es einen Sieger, aber naja, glanzvoll, ich weiß nicht. Man kann natürlich sagen, ja, die absolute überragende Vorstellung der Seahawks hat eben zu diesem Desaster für die Broncos geführt. Und sie waren eben haushoch überlegen. Das stimmt sicherlich, da kann man absolut nichts dagegen sagen, nur... Also ich weiß nicht, das ist so, wie wenn wir wären jetzt ein Bundesliga-Verein, ja, so groß war der Unterschied, da auf den Zweitligisten einprügelt, ja, der deutsche Meister auf dem Zweitligisten. Das ist irgendwie, es macht keinen Spaß mehr. Das ist einfach nur noch eine Hinrichtung gewesen, ja, aber sonst nichts mehr. Und deswegen kann man von einem strahlenden Sieger einfach nicht singen. Das war der langweiligste Super Bowl, den ich jemals gesehen habe. Und ich habe schon viele gesehen. Ja, aber das hier, das war wirklich absolute Langeweile pur. Und ja, die Seahawks sind die Gewinner der Langeweile. Das ist furchtbar. Keine Langeweile dürfte allerdings Microsofts Paul Allen gehabt haben, nämlich das ist der Besitzer der Seattle Seahawks, ja, und tatsächlich die gehören ihm, ja, der hat die schon vor einiger Zeit gekauft und ja, der darf sich natürlich jetzt freuen auf der offiziellen Siegerfeier, ist er natürlich dort und tja, wenigstens hat Microsoft dann ein Sieg mal errungen seit langer Zeit mal wieder, ja. Mit den Seattle Seahawks, gehört ja nicht Microsoft, gehört ja privat Paul Allen, ne? Aber mein, der Mann ist ja untrennbar mit Microsoft verbunden, sozusagen. Ja. Nicht schlecht. Also, der dürfte sich freuen, dem dürfte das gefallen haben. Viele Fans natürlich auch, die werden sich wenig dran stören, die Seahawks-Fans, dass das das langweiligste Spiel der Geschichte des Super Bowls war. Aber, ich kann mich halt so nicht dafür begeistern. Ja. Ganz einfach. Ja, überhaupt nicht begeistern konnte ich mich auch auf den Auftritt, über den Auftritt von Joe Namath, der in einem Pelzmantel kam, das absolut lächerlich ausgesehen hat. Total übertriebener, dicker, hervorstehender, aufgeplusterter Pelzmantel. Zum Kotzen, muss ich da echt sagen, ja, das ausgesehen. Mal davon abgesehen, dass es eben ein Pelz ist und da hätte ich eigentlich nur einen Eimer rote Farbe für den Mann übrig. Ja. Peter wird sich da sicherlich noch zu Wort melden. Es ist so ein Auftritt gehört sich eigentlich nicht. Ja, bei mir kommt der jetzt unter der Kategorie Arsch. Ja, ganz einfach. Aber naja, John Nemes hat eh nichts mehr zu melden. Der durfte eine Münze werfen, das ist alles. Gut, die Halbzeitshow war für viele da natürlich auch wieder ein Highlight. Ja, Bruno Mars zusammen mit Red Hot Chili Peppers. Ja, ihr habt schon gehört, richtig gehört, Red Hot Chili Peppers. Der Typ, der Sänger von den Red Hot Chili Peppers, da trat tatsächlich in kurzen Hosen mit irgendwie bunt bedruckten Strumpfhosen unten drunter auf. Okay, für ein nettes Mädel wäre das vielleicht gerade noch so okay gewesen, aber für einen Sänger von Red Hot Chili Pepper? Hallo? Ich habe gedacht, nein, ich krieg die Krise, ich muss jetzt umschalten. Horror. Ja, und Bruno Mars, ja, ich kann dann nichts davon abgewinnen. Ne? Tut mir leid. In der Zeit geirrt, sag ich mal, dass ich. Oh, jetzt war ich aber wieder unfair, ja. Es gibt so viele Fans, ja, von den ganzen Leuten, die ich jetzt genannt habe. Ja, klar, wenn man Fan ist, sieht man das natürlich mit anderen Augen, ja. Ansonsten, ja, okay, gut. Muss man halt durch, ne? Ja, das Ende, wie gesagt, dann, ich habe die Aufzeichnung gleich wieder gelöscht. Da weh das Kilobyte auf der Festplatte zu wertvoll gewesen dafür. Ja, okay. Nun denn, das war's vom Super Bowl, ja, der 38., wenn es richtig weiß, 38., oder? Ja, ich glaube. Ja. egal, ihr werdet schon sehen. Dieser Super Bowl, ob das jetzt 38 war, der 48 oder da, was weiß ich, was für einer, ja, ist sowas von egal, der wird vergessen. Also, den werde ich komplett streichen, also, nächstes Jahr werde ich mich daran nicht mehr erinnern können. Erinnern können werden sich aber viele Yahoo-Mail-Besitzer, beziehungsweise Nutzer, wenn, sie die Nachrichten schon gehört haben, denn Yahoo Mail ist massiv gehackt worden. Ja, Yahoo Mail ist gehackt worden. Viele Benutzer Passwörter sind wohl da nicht mehr sicher und deswegen sollen alle Benutzer von Yahoo Mail ihre Passwörter ändern. Und das ist für so einen großen Dienst schon keine gute Publicity. Sie wollen ja gegen Google Mail anstinken. bei Google Mail ist sowas in dieser Größenordnung bis dato noch nicht passiert. Gute Werbung ist es jetzt eben nicht von für Yahoo Mail. Ja. Deswegen sollte man da, wenn man also so einen Account hat, sich umgehend dran machen und die und das Passwort ändern. Ja. Interessant in dem Zusammenhang auch noch ein Artikel auf Heise, die eben feststellen, dass zum Beispiel kleine Mail-Anbieter oft sicherer sind, aber nicht nur was jetzt das Hacken angeht, also das gehackt werden, ja, weil es einfach kein so großes Ziel ist, ja, wie bei einem großen Maildienst, sondern eben hauptsächlich deswegen wegen der Sicherheit der Datenübertragung, ja, Verschlüsselung, Perfect Forward Secrecy beispielsweise, was wird hier verwendet und so weiter und so weiter. Die großen Mail-Anbieter wie GMX oder Web.de sind bei weitem nicht auf dem Standard wie zum Beispiel MyColab, Posteo.de, ja, und Private E-Mail. Vor allem Posteo.de, das ich auch selbst nutze, muss ich sagen, bietet schon einiges für die Sicherheit an. Die Daten werden komplett verschlüsselt abgelegt und zwar so, dass auch die Firma selbst die Daten so einfach nicht mehr verschlüsseln kann. Deswegen gibt es leider auch keinen Spam-Filter, der einzige Nachteil daran. Ja. Die Mail wird übertragen über Perfect Forward Secrecy, TLS-Verschlüsselung ja, mit einem guten Verschlüsselungssystem. Und da muss man schon sagen, das ist ganz, ganz okay. Ja. Soweit das Tüpfelchen auf dem i ist, dass man bei Posteo auch komplett anonym zahlen kann. Wie geht das? Man kann diesen Leuten auch tatsächlich, wenn man so viel Vertrauen hat, ich habe es probiert, hat geklappt, wunderbar, ohne Probleme, Geld zuschicken, ja, anonym. Und das funktioniert. Ja. Man kriegt eine Identifikationsnummer. Diese Identifikationsnummer muss man natürlich in das Schreiben reinlegen. Ja, beispielsweise dort legt man dann zum Beispiel auch einen Schein rein, 20 Euro oder was weiß ich. Ja. Das kostet nämlich Geld, der Dienst. Ja. So ist das leider. Aber dafür wird sich eben auch nicht durch Werbung finanziert, sondern durch das Geld der Benutzer. Was wieder einen Vorteil hat, dass eben hier schon grundsätzlich keine Daten irgendwohin verkauft werden. Und dann eben diesen Code mit dazulegen in den Brief und dann wird das zugeordnet auf der Buchhaltung, ja, und es ist auch tatsächlich angekommen ohne Absender, ohne alles, ja, wunderbar anonym, so soll das sein. Ja. Gut, den Artikel bei Heise könnt ihr mal durchlesen, ich will da ganz lange drauf rumreiten jetzt, habt ihr ja schon viel gesagt zu der Sicherheit dort überhaupt und so. Ne? Grotesk ist allerdings auch, was die Polizei jetzt durchsetzen will. Ja? Die Allmachtsfantasien der Behörden scheint irgendwie keine Grenzen mehr zu sehen. Ja? Die EU-Arbeitsgruppe für das European Network of Law Enforcement Technology Services, wenn ich das schon höre, ja, haben sich eben jetzt einen Dienst gewünscht oder ein System gewünscht, bei dem Autos auch ferngesteuert angehalten werden können. Ja, das heißt, hat jetzt so und so viel Parkdelikte, ja, und dann schauen wir mal, nein. Keine Ahnung, vielleicht denken die Verfolgungsjagd und so weiter, aber ich muss schon mal sagen, also es wird hier kein Blatt mehr vor den Mund genommen, die sind total außer Rand und Band, ja, weiß nicht, ob die jeden Sinn für Realität verloren haben oder für Moral, Ethik, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen die eben den Standard jetzt vorantreiben, um eben es zu ermöglichen, Fahrzeuge per Funk anzuhalten. Und wollen eben, dass solche Technik eben serienmäßig in EU-zugelassenen Fahrzeuge eingebaut wird. Das wäre das Erste, was ich dann deaktivieren würde im Auto, ja, hundertprozentig. Und wenn ich die Elektronik rausreiß, ja, also das ist ja wohl nicht, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja. Unglaublich ist das. Ich hoffe natürlich, dass das hier im Sande verläuft. Allerdings Ich habe schon viele Sachen mittlerweile gehört in den letzten Jahren, wo ich gedacht habe, naja, so blöd kann man nicht sein und naja, das wird im Sande verlaufen und dann hat es tatsächlich jetzt tatsächlich umgesetzt. Ich sage nur so Bundestrojaner, ja, also naja. Gut, auf jeden Fall im Auge behalten, ja, und ich weiß nicht, vielleicht sollen wir mal ein bisschen also in einigen Ländern wird ja jetzt Marihuana erlaubt. Vielleicht sollte es in Deutschland bzw. EU-weit auch erlaubt werden sollen. Und dann kann man vielleicht sich mal einen Joint reinziehen. Vielleicht wird man dann mal wieder ein bisschen klarer im Kopf oder auch nicht. Ich weiß nicht. Ja, habe noch nie probiert. Aber vielleicht hilft es ja mal ein bisschen ruhiger und lockerer zu werden. Ja, und nicht hinter jedem Baum oder in jedem Auto einen Terrorist zu sehen oder was weiß ich. Ja, unglaublich ist das. Naja, gut, wenn es denn wenn es jetzt sein muss, ich weiß nicht. Vielleicht hilft dir auch, wenn sie sich mal den Chrome-Browser schnappen, ja, und sich einfach ihre schöne, neue, sichere Welt bauen, als Lego-Städtchen, ja. Das kann man nämlich tun mit dem Chrome-Browser oder auch mit dem Chromium, geht's auch, ich hab's probiert. Chrome ist ja bei mir verbannt worden. Und zwar ist das so ein Chrome-Experiment, offiziell mit Lego zusammen. Dort kann man jetzt tatsächlich virtuell Lego-Steine verwenden, um damit was zu bauen. Dreidimensional, virtuell, wie gesagt, im Browser. Funktioniert sogar sehr, sehr gut. Ich bin fasziniert davon gewesen, ja. Ist zwar nicht so gut wie jetzt das im echten Leben da zu machen, weil da hat man auch was in der Hand danach, aber ansonsten muss ich schon sagen, phänomenal, ja, wie das hier so umsetzbar ist und was man dann erschaffen kann. Ja. Und wer genug Zeit investiert, kann sich da so ein ganzes Städtel zusammenbauen oder zumindest mal ein paar Häuser und so ein Straßenbild machen oder irgendwas. Also das ist wirklich schon fantastisch. Und wenn man genug Zeit hat, ja, dann macht es sicherlich Spaß. Ich habe dann nach 5 Minuten aufgehört, weil ja, ich bin so noch so total fertig von dem Super Bowl gestern. Ne? Hab ja nur ein paar Stunden geschlafen. Ja, der Podcast brauchte eben auch noch ein bisschen Arbeit, ja, Vorbereitungsarbeit. Und deswegen bin ich jetzt hundemüde. Und ich hoffe, dass man kann sich überhaupt anhören, was ich heute rede. Ich merke es nicht, falls ich irgendwelche Dummheit rede, dumme Sachen rede. Ich weiß es nicht, weil ja, ich stehe irgendwie so neben mir, so ganz so ein Joint. Ne? Samsung steht vielleicht auch neben sich und hat irgendwie beim Super Bowl zu lange geschaut oder naja, die Ankündigung kam ja schon früher. Samsung will nämlich ab 2015 nur noch Chrome OS Notebooks anbieten. Sorry. Also alle Notebooks sollen statt mit Windows mit Chrome OS ausgestattet werden. Jo, ist ja der Wahnsinn, ne? Gut, der Hintergrund wird wahrscheinlich der sein, dass eben hier weitreichende Verstrickungen ausgemacht wurden. Google und Samsung. Google hat seinerseits dann eben auch ein paar ziemlich große Hämmer gebracht, ja. Zum Beispiel wird Motorola ja verkauft. Das werde ich übrigens nochmal ausdrücklich im Uncast später diskutieren. Uncast, dort geht es um den Motorola-Verkauf, der ja eingeschlagen hat wie eine Bombe, unfassbar. Und vielleicht hängt das mit zusammen. Ich gehe mal davon aus, dass das zu dieser Übereinkunft zählt. Ob das dann Samsung tatsächlich macht und wie das aussieht. Ich meine, Chromebooks, ich war früher mal ein Fan davon. Mittlerweile sehe ich das natürlich mit anderen Augen durch den ganzen NSA-Skandal. Da kommen nur noch lokale, abgesicherte Systeme zum Einsatz, die unter einem offenen Betriebssystem laufen, wo der Source Code auch komplett verfügbar ist. Und da ist natürlich schon die Frage, ob Samsung da nicht versteht, dass sie da einiges kaputt machen würden, sich selbst, weil ja der Normalverbraucher noch immer nicht so auf das Chrome OS aufgesprungen ist. Gerade für den Normalverbraucher wäre das vielleicht zwar gut, oder es wäre gut gewesen, wenn dieser Fuck NSA-Skandal nicht gewesen wäre, ja. Aber wie jetzt, wie man das jetzt, ja, übereinbringen soll. Ich meine, der Verkauf von Samsung Notebooks ist ja nicht so schlecht. Allerdings auch nicht so gut, dass man jetzt sagen könnte, das wäre das umsatzstärkste Element bei Samsung. Vielleicht läuft es ja intern sogar, wir wissen ja nicht die genauen Zahlen bei den Notebooks, ja, vielleicht laufen die ja intern gar nicht mal so gut, wie man das jetzt vielleicht vermutet. Und Samsung sieht da kein großes Problem jetzt mit drin, die Windows-User zu verlieren, ja, und stattdessen eben die Casual-User, sage ich mal, die eben im Internet surfen wollen, damit vielleicht zu begeistern. Dennoch wäre das ein ziemlich mutiger Schritt. Ab 2015 soll es soweit sein. Was da dann ra dabei rauskommt, ob das gemacht wird, da muss man natürlich abwarten. Aber ich denke mal, da ist sicherlich noch nicht das letzte Wort drüber gesprochen. Vor allem auch Samsung hat ja noch ein paar Leute, die da vielleicht mitreden wollen, ja, wenn es darum geht, eine ganze Produktreihe umzuschmeißen und durch was anderes zu ersetzen, das zumindest mal fraglich ist, ob das auf dem Massenmarkt sich etablieren wird. Katy Perry, die hat sich etabliert, und zwar auf Twitter. Ja, mit 50 Millionen Follower ist sie die Queen of Twitter. Ja, tatsächlich. Da ist es auch nicht schlimm, wenn ein paar Millionen gefaked sind oder ein paar hunderttausend, ich weiß nicht. Das spielt keine Rolle, ist nämlich bei jedem Star so. Das ist auch teilweise noch nicht mal von den Stars so gemacht, ja. Sondern das ist einfach, liegt in der Natur der Sache. Das ist ein bisschen komisch, verwirrend, aber es kann positiv sein, wenn man zum Beispiel jetzt na, so einen bekannten Star folgt mit seinem Twitter-Account, kann es dazu führen, dass man auch wieder Follower bekommt dafür. Ja, ja, das ist lustiges Ringelpiez mit leider nicht anfassen, ja, bei Katy Perry. Ist schon ein super Teil, ja. Ja, ich sag ja, ich habe zu wenig geschlafen. Aber nein, ich bin ein großer Fan von Katy Perry tatsächlich. Normalerweise rede ich ja nicht in der Rios Wochensicht über Celebrities, ja. Gehen wir nämlich sonst so eng vorbei, die VIPs. Aber bei Katy Perry, wow, Hammer, ja. Und mit Roar, da hat sie natürlich mein Herz wieder gewonnen, ja, ganz klar. Und da ging es auch nochmal richtig schön bergauf auf Twitter dann. Und ja, gut. Katy Perry, also Platz 1 Twitter. Platz 2, gar nicht so weit weg, leider. Und furchtbar, ja. Aber wie gesagt, jedem das seine. Wahrscheinlich finden auch viele Katy Perry furchtbar, ja. Oder sie finden sie in Wirklichkeit so geil wie ich, ja. Und trauen sie es nur nicht zu sagen. So, nein, nein, Katy Perry, nein, nein. Könnte es sein, dass sie von den Freunden alle draufkriegen, ja, wenn sie es sagen. Was, Katy Perry, die Schlampe? Justin Bieber, zweiter Platz, ja. Ja, gut, ne? Keine weiteren Kommentare dazu. Barack Obama auf Platz 3, Lady Gaga auf Platz 4, YouTube Platz 5. Ja, YouTube ist auf Platz 5 bei Twitter, ganz genau. Der Service. Ja. Taylor Swift ist auf Platz 6. Bis vor kurzem habe ich noch nicht mehr gewusst, wer das überhaupt ist, Taylor Swift. Noch nie gehört. Britney Spears auf Platz 7, Rihanna auf Platz 8, Instagram auf Platz 9 mit 30,5 Millionen Follower und Justin Timberlake mit 3,2 Millionen Followern knapp dahinter auf Platz 10. Juhu. So, und wer noch ein paar lustige Bilder sehen will, der kann hier noch in dem verlinkten Artikel von mir sehen, 14 Wege wie Katy Perry euch beibringen kann, das Leben nicht ganz so bierernst zu nehmen, ja. Und die animierten GIFs hier sind so genial. Ich gucke jetzt da nicht hin, sondern ich noch mal Mondschock von. Katy Perry geht's wieder besser. Nein, Katy Perry ging's immer gut, hoffe ich jedenfalls. Singer geht es wieder besser, ja? Denn Singer hat tolle Zahlen geschrieben. Das war eine Überraschung, auch für mich ziemlich, denn man hat ja im letzten Jahr oft gehört, ja, wie stark rückläufig die Zahlen zum Beispiel bei Cityville sind, ja, oder bei Farmville. Und dass also die Benutzer hier abwandern. Ja. Offenbar scheint aber die Abkapselung von Facebook dann letztendlich, auch wenn dadurch eventuell Leute verloren gehen, ja, kann man hier auf jeden Fall einen Trend sehen, dass Singa mehr Geld macht, offenbar damit, denn die Zahlen an sich sind gar nicht mal so schlecht. Man hat jedenfalls mehr Einnahmen gehabt als erwartet. Ja. Und das ist ja heutzutage, sagen wir mal, relativ selten, weil man schätzt da gerne mal zu hoch an. Ja. Natürlich hat Singer auch letztes Jahr viele Einsparungen gemacht, ja, auch im personellen Bereich, klar, das darf man nicht vergessen. Und dennoch sagt jetzt eben das COO Clive Downey, dass die Firma jetzt an einem Wendepunkt angekommen ist, ja, und zwar zu einem positiven Wendepunkt, ja. Und ich muss schon sagen, das hat mich wirklich verwundert, dass es jetzt bergauf geht wieder mit Singer. Ich habe schon gedacht, dass Singer vielleicht bald nicht mehr hier den Leuten mit CD-Will das Geld aus der Tasche zieht. Aber muss sagen, offenbar ist dieses Freemium-Konzept hier gerade in den sozialen Netzwerken oder in diesem Bereich soziales Gaming, ja, wo es ja bei CD-Will und FarmVille eigentlich nur darum geht, ja, muss ich schon sagen, ist schon ziemlich gut. Ja, und offenbar ist das Modell erfolgreich. Wahnsinn. So kann man sich eben auch täuschen. Ja. Tja, damit, ne, wäre eigentlich fast alles gesagt für die Woche. Wie immer habe ich noch eine Sache, was Lustiges. Und natürlich ist es diesmal ein Super Bowl Commercial, eine Werbung, die im Super Bowl lief, ja. Ich weiß, Werbung ist normalerweise nicht unbedingt so witzig, ja. Das ist ja immer noch Werbung. Aber ich denke, die Radio Shack-Werbung, die kann man sich mal angucken. Ja, die 80er rufen an, sage ich dann nur. Und danach habe ich noch ein Video verlinkt auf eine Original-Radio Shack-Werbung aus den 80ern, ja, wo der TRS-80 Computer beworben wurde mit sage und schreibe 4 Kilobyte. Boah, boah, boah. Ja, irre, ne? Gut, dann war's das wieder für heute von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder Kritik loswerden wollt, könnt ihr das machen. Auf Google Plus Rios Wochensicht oben in der Suche eingeben, dann findet ihr die Seite dazu. Oder ihr schreibt mir eine Mail, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Den GBG-Key findet ihr auch auf der Seite. Und zwar ist die erreichbar unter wochensicht.thenetcast.com. Und ihr wisst, wenn ihr ja schon öfters mal zugehört habt, dass ihr besonders aufpassen müsst mit dem S hinten dran, ja, die Mehrzahl bitte, thenetcasts.com. Schon landet ihr irgendwo anders und ich habe keine Ahnung, wer das da ist, ja. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. Tschüss.